Grafik gefunden, die so ein bisschen das darstellt, wie das mit dem Wissen und der Wahrheit ist. Also wenn hier die Wahrheit in der Mitte dieses zylinderförmige Stück Teil ist, die angestrahlt wird von der einen Seite, dann sieht die Abbildung rund aus. Und wenn es von der Seite angestrahlt wird, sieht die Abbildung eckig aus. Ne? Könntest du euch vorstellen? Genau, das Bild finde ich sehr gut, weil quasi das ist die wirkliche Wahrheit und das ist eine Theorie und das ist eine andere Theorie. Ja? Also diese Wände, wo das Abbild dran ist, sind die Theorien und Theorien sind immer so Vereinfachungen. Kann man sich immer sagen, also jede Theorie ist eine Vereinfachung, ein Modell, das versucht die Wahrheit darzustellen und einen bestimmten Teil der Wahrheit erklären kann. Aber einen anderen Teil dafür würde nicht. Und deswegen gibt es keine Theorie, die absolut wahr ist und deswegen, wenn eine andere Theorie was anders erklärt, die halt falsch sein muss, weil die eine Theorie ja wahr ist. Also deswegen gibt es immer mehrere Theorien, um komplexe Dinge zu erklären. Das ist ja schon in der Physik ein bisschen so, mit den Teilchen und also Licht, ob das Teilchen sind oder Wellen. Gibt es ja auch irgendwie zwei verschiedene Erklärungsmodelle. Einen sagen, Licht sind so Teilchen, die so rumfliegen. Die anderen sagen, Licht sind so Wellen, die sich so, elektromagnetische Wellen, die sich so fortpflanzen. Und man kann die einen Sachen halt mit dem Teilchenmodell erklären, die anderen mit dem Wellenmodell. Aber deswegen ist nicht eine falsch oder die andere richtig. So. Und die soziale Realität ist ja noch viel komplexer. Also jeder Mensch ist eine Welt für sich irgendwie und dann sind da Millionen von auf einem Ort. Also das ist das Komplexeste überhaupt. Ich würde sagen, das ist viel komplexer noch als Physik oder Biologie. Und deswegen gibt es halt nicht so eine richtige und eine falsche Theorie. Aber, also was es gibt, ist schon, dass es die Wahrheit gibt. Also da denke ich schon. Also manche sagen, die Wahrheit gibt es auch noch nicht, aber ich finde schon, dass es die gibt. Nur man kann sie nie genau erfassen. Genau. Und was total wichtig ist, ist ein Standpunkt von unten. Also es gibt oft eine Wahrheit, die von den Herrschenden gesagt wird, so, wenn man die nicht zwingt, dann arbeiten sie nicht. Ja, das ist so eine Wahrheit für die Herrschenden, die nutzt den Herrschenden. Sie wollen, dass wir arbeiten, dass wir Steuern zahlen, dass wir ihren Gewinn erschaffen. So. Für uns ist eine Wahrheit auch was anderes. Also es ist eine Wahrheit, die ihn nutzt und wir haben Wahrheiten, die uns nutzen. Vielleicht gerade mit dem Arbeit so. Ja, je mehr wir arbeiten müssen, desto weniger haben wir von unserem Leben. So. Das ist eine Wahrheit, irgendwie, die aus unserem Standpunkt stimmt. Oder es gibt noch andere Beispiele, die es noch ein bisschen deutlicher machen. Sowas wie, wir wollen gute Arbeitsbedingungen haben und gute Umweltbedingungen haben. Und die Herrschenden sagen, ja, aber wenn wir das machen, dann geht die Konkurrenz ins Ausland und dann Konkurrenz im Ausland so groß, dann wandern wir die Betriebe ab und dann gibt es hier keine Arbeitsplätze. Und damit wollen sie uns zwingen, halt schlechte Arbeitsbedingungen zu akzeptieren und schlechte Umweltbedingungen und so weiter zu akzeptieren. Aber das sagen die Chefs ja in allen Ländern und die Herrschenden von allen Ländern. Also sie versuchen uns gegeneinander auszuspielen. Also und in deren Logik stimmt das ja schon. Also wenn wir möglichst viele Stunden für möglichst wenig Geld arbeiten, dann haben die einen großen Profit werden nicht von der Konkurrenz aus dem Ausland, aus China oder aus Frankreich oder so überrollt, aber für uns stimmt es einfach, dass wir uns dann nur gegeneinander ausspielen und dass es nichts bringt, uns jetzt hier irgendwie total zu versklaven, nur damit die Betriebe nicht abwandern woanders hin oder dass nicht die Konkurrenz aus dem Ausland irgendwie besser ist. So. Also das ist eher eine ganzheitlichere Wahrheit, in dem Fall auch unsere Wahrheit. Ja, und ein anderes Beispiel ist so der sogenannte Positivismus, also diese Forschung, man kann irgendwie in einem Land, wo das rassistisch ist, dass halt irgendwie Schwarzen keine Jobs gibt und keine Studienplätze gibt, werden die halt irgendwelche anderen Jobs machen und werden öfters kriminell werden und dann kann man irgendwelche Studien machen, wie kriminell sind die Schwarzen oder die Ausländer, die Muslime, je nachdem, wie viel arbeiten die und so weiter. Und man kann genau das belegen, was man produziert hat. Man hat eine rassistische Gesellschaft gemacht und dann kommt raus, dass die einen schlechter sind, den anderen besser und dann kann man das noch belegen. Also das ist so, mit Zahlen stimmt das, aber es ist trotzdem nicht richtig so. Es ist falsch. Ah ja, genau. Genau, Donna Haraway ist eine poststrukturalistische Biologin, was erstmal widersprüchlich klingt, ne? Weil poststrukturalistisch sind die sagen, ja, es ist alles konstruiert, es gibt sowas wie Wahrheit nicht und es gibt auch sowas wie, also sie versuchen immer darüber zu reden, wenn man zum Beispiel Geschlechter, dass sie konstruiert sind und nicht biologisch. Donna Haraway als verbindet das. Sie ist Biologin, Feministin und Poststrukturalistin und hat sehr viel, sehr spannende Ansichten darüber, wie auch Biologie, auch wo sie biologisch richtig ist, auch die verschieden interpretiert wird und was rein interpretiert wird, was dann nachher sichtbar ist, aber was von vornherein vielleicht gar nicht da ist. Genau, und sie hat diesen Wissensbegriff, den ich hier versucht zu benutzen. Also früher hat man dann gesagt, okay, die Wahrheit von oben, von unten, den Arbeiterstandpunkt und den Kapitalistenstandpunkt. Und Donna Haraway hat es halt erweitert und hat gesagt, ja, situiertes Wissen ist halt, das Wissen von unten ist in vielen Positionen. Also es kann das Wissen von Frauen sein, es kann das Wissen von Behinderten sein, das Wissen von Schwarzen, also lauter Erfahrungen, die gemacht haben und Wissen, was die gesammelt haben, dass das ein sehr wichtiges Wissen ist und dass man dem mehr Plattform geben muss und mehr Raum geben muss, um dieses Wissen von unten einfach größer aufzubauen. Also zum Beispiel, wenn was Menschen für Rassismus oder für Sexismus Erfahrungen machen, dass das ein wichtiges Wissen ist, wenn es viel Plattform kriegt und viel bekannt wird, dass diese Erfahrung gemacht wird und wie die aussieht, dann verändert sich dadurch auch die Welt, weil das populärer wird und man weiß, wie es ist und man kann nicht sagen sowas wie, ach ja, Geschlechter sind ja schon lange gleichgestellt oder ach ja, Deutschland ist doch gar nicht rassistisch oder so. Okay, es kommen auch noch mehr Beispiele, wo das, glaube ich, ein bisschen klarer noch wird, falls es da noch Fragen gibt.